mich dein in dem Chelsea Hotel. Du redest so mutig und süß, gabst mir nen Blowjob in deinem ungemacht Bett, als die Limousinen warten, man ließ. Und das war der Grund, und so war New York. Wir strebten nach dem Geld und der Haut. Man nannte es Liebe in Songs fürs arbeitende Volk. Vermutlich heute noch, sofern noch wer zuschaut. Ah, doch du bist entkommen, nicht wahr, Mädchen, warum? Hast der Menge einfach den Rücken zugekehrt. Du bist entkommen, hab dich nie sagen gehört. Ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Hey, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Und all das winkt so herum. Ich erinnere mich dein in dem Chelsea Hotel. Du warst berühmt, dein Herz war Legende. Du mir dann erzählst, dass du mir auf schöne Männer stehst, doch für mich sich eine Ausnahme fände. Sobald eure Faust für die, wie wir auch, von den Gestalten der Schönheit unterdrückt. Du kamst damit klar, sagtest, nun ist egal, wir sind hässlich, doch wir haben die Musik. Ah, doch du bist entkommen, nicht wahr, Mädchen, warum? Hast der Menge einfach den Rücken zugekehrt. Du bist entkommen, hab dich nie sagen gehört. Ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Und all das winkt so herum. Ich will behaupten nicht, allermeist lieb ich dich. Kann nicht wachen, jed gefallen im Rotkehlchen. Ich erinnere mich dein in dem Chelsea Hotel. Mehr nicht, denk nicht mal oft an dich, Mädchen.